Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallihallo, herzlich willkommen zur neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht's nochmal um die Fliegerei. Irgendwie ja schon mein Lieblingsthema, merkt man ja, glaube ich, auch. Konkret geht's dieses Mal um die Flugsicherung, also um die Jungs und Mädels, die am Boden sitzen und die Flugzeuge im oberen Luftraum koordinieren, dafür sorgen, dass sie nicht zusammenstoßen, die Anflüge auf Flughäfen koordinieren und so weiter und so fort. Vorher möchte ich aber noch kurz auf einen Anruf eingehen, den wir kürzlich auf unserer Voicebox hatten. Darin hat sich Christiane aus Heidelberg positiv geäußert über unseren Podcast, insbesondere als Reaktion auf die Episode zur ESRF, zu der European Synchrotron Radiation Facility. Eure Beiträge sind meines Erachtens auch für Laien in verständlicher Form erklärt und ich möchte euch ganz herzlich danken für eure Ideen und für eure Zeit, die ihr dafür auch investiert, um uns interessante wissenschaftliche und technische Themen so anschaulich zu präsentieren. Ja, da freuen wir uns natürlich drüber. Positives Feedback ist immer hoch willkommen. Das heißt, wenn ihr uns anrufen wollt unter 03212 109 16 27, läuft unsere Voicebox, da könnt ihr uns anrufen und natürlich auch weniger schmeichelhafte Dinge sagen. Insbesondere würden wir uns auch über Themenvorschläge freuen. Das heißt, wenn ihr an was Interessantem arbeitet oder jemand kennt, der an interessanten Dingen arbeitet, ja, warum schlagt ihr euch nicht selber vor oder helft uns, einen Kontakt zu diesen Leuten herzustellen, um mit denen dann eine Episode zu machen. Wie ihr wisst, gehen wir Leute entweder besuchen oder eben per Telefon. Also wenn ihr da Ideen oder Vorschläge habt, immer her damit. Könnt ihr natürlich auch eine E-Mail schreiben unter feedback@omegataupodcast.net. Aber wie gesagt, so ein Audioanruf ist in einer Audiosendung immer besonders nützlich. Ich war Anfang Mai beruflich einen Tag bei der Deutschen Flugsicherung in Langen und habe die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und mich mit Michael Teichmann und Stefan Herr unterhalten. Die beiden kommen aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Deutschen Flugsicherung. Die Episode hier besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil diskutieren wir Flugsicherung allgemein, was macht die DFS, was macht ein Lotse, wie funktioniert das Ganze? Und im zweiten Teil gucken wir uns dann an welchen Themen die Forschungs- und Entwicklungsabteilung derzeit arbeitet, letztendlich mit dem Ziel, die Kapazität des deutschen Luftraums zu steigern, indem der Lotse als sozusagen Nadelöhr entlastet wird. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Vorstellung meiner beiden Gäste. Mein Name ist Michael Teichmann, ich bin seit 1981 bei der Deutschen Flugsicherung. Ich war zuerst Senderlotse über 15 Jahre lang und bin jetzt seit 10 Jahren bei der Abteilung Forschung und Entwicklung innerhalb der Deutschen Flugsicherung und beschäftige mich hier mit Simulationen, mit zukünftigen Betriebskonzepten. Zum Beispiel gehen wir der Frage nach, wie wird der Lotse in Zukunft arbeiten, wie können wir ihn auf den immer mehr werdenden Verkehr einrichten und alle damit zusammenhängenden Fragen. Ja, mein Name ist Stefan Herr. Ich bin vom Studium her Wirtschaftsingenieur und arbeite seit 2000 in der Entwicklungsabteilung von der Flugsicherung und beschäftige mich im Wesentlichen damit, die Technik mit den betrieblichen Fragestellungen zusammenzubringen. Also wir entwickeln hier in unserer Entwicklungsabteilung technische Funktionalitäten, die den Lotsen helfen sollen, den Verkehr zu bearbeiten. Und da sind natürlich jede Menge betriebliche Fragestellungen zu klären, ob das Ganze denn eben auch sicher ist, ob die Lotsen, ob der Mensch damit zurechtkommt. Und das ist eben meine Aufgabe, da die entsprechenden Arbeitsverfahren zu entwickeln und entsprechend zu untersuchen, damit wir eben sicherstellen können, dass diese neue Technik dann auch den Nutzen entfaltet, den man sich davon verspricht. Als Einführung für diese Episode, Michael, wie wär's, wenn du uns mal einen Überblick über die Aufgaben der Deutschen Flugsicherung und die Tätigkeit von Lotsen geben würdest? Erstmal würde ich sagen, die hauptsächliche Aufgabe der Flugsicherung ist das aktive Führen und das Überwachen aller Flüge, die nach Instrumentenflugregeln unterwegs sind. Instrumentenflugregeln bedeutet eigentlich, der kann quasi ganz ohne Sicht fliegen und fliegt alle Navigationshilfen ab, beziehungsweise wird vom Lotsen per Angaben gesteuert. Unter diesen Instrumentenflugregeln fliegen also alle bekannten Airlines, alle Geschäftsflieger und alle wichtigen Flugzeuge, könnte man eigentlich ganz einfach zusammenfassend sagen. Stefan? Die Flugsicherung ist halt zuständig für den gesamten deutschen Luftraum und kontrolliert im Prinzip dort alle Flugzeuge und stellt eben sicher, dass gewisse Mindestabstände, ganz pauschal gesagt, zwischen diesen Flugzeugen eingehalten werden. 5 nautische Meilen sind das Lateral, das sind ungefähr 10 Kilometer. Ne? Das hört sich jetzt erstmal recht viel an, aber man muss sich halt vorstellen, dass die Flugzeuge auch relativ schnell unterwegs sind und dass es eben auch dauert, bis so ein Flugzeug eine Kurve eingeleitet hat, um jetzt einem anderen Flugzeug auszuweichen. Und da relativieren sich dann diese Abstände schon wieder. Ne? Die müssen halt einfach eingehalten werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und die vertikalen Abstände? Vertikal sind die halt 1000 Fuß auseinander. Ne? Wir rechnen bei der Flugsicherung immer noch mit Fuß. Das entspricht dann 300 Metern. Das ist eben einfach notwendig, weil die Instrumente eine gewisse Ungenauigkeit haben von der Höhenanzeige her, sodass also unsere Flugzeuge 300 Meter, ne? Das kann man sich jetzt vorstellen, ist im Prinzip so viel wie der Frankfurter Messeturm voneinander entfernt sein müssen. Um die Aufgaben des Lotsen der Flugsicherung etwas klarer zu machen, werden wir jetzt 2 Dinge tun. Zum einen wird Michael uns einen Flug schildern, um zu zeigen, mit welchen Flugsicherungsstellen der Pilot redet und was er mit denen bespricht. Und dann werden wir uns ein bisschen Beispielfunkverkehr anhören. Dieser Flug startet in Frankfurt und wird in München landen. Wie schon jeder weiß, denke ich, der am Flughafen war, da gibt es so bestimmte Parkplätze praktisch, Abstellplätze für die Flugzeuge. Und es ist jetzt circa 20 Minuten vor der Abflugzeit, die geplant ist. Und da meldet der sich im Tower und er bittet eine Startfreigabe. Er bekommt also jetzt von dem Tower-Lotsen eine Streckenfreigabe mit Ziel plus Strecke und dürfte dann, wenn er soweit ist, die Triebwerke anlassen. Dazu muss er dann noch sich beim Vorfeld melden. Er bekommt dann so eine Pushback-Freigabe, das heißt, er fährt dann rückwärts aus dem Parkplatz heraus, könnte man sagen, und bekommt dann eine Taxi-Clearance, mit der er dann von diesem Vorfeldlotsen bis zur Startbahn geführt wird. Dort wird er wieder dem Tower oben übergeben und bekommt dann seine Startfreigabe. Und nach dieser Startfreigabe macht er halt seinen Startlauf und würde abheben. Das heißt, bis hier ist er eigentlich dann beim Vorfeld gewesen. Die haben also das Bewegen des Flugzeuges bis zur Bahn eigentlich durchgeführt. Das eigentliche Abheben, dass er dann Verkehr wird für alle Fluglotsen, geschieht vom Tower. Er würde dann einer sogenannten Abflugstrecke folgen. Da ist meistens eine Höhe mit drin, zu der er automatisch steigen kann. Das ist meistens so 5000 Fuß. Es steht des Weiteren in der Abflugfreigabe drin die Frequenz, auf die er sich dann zu melden hat. Sobald er nämlich in der Luft ist, muss er sofort seine Frequenz umschalten und geht vom Tower-Lotsen zum sogenannten Abfluglotsen. Und von diesem wird er dann höher genommen auf der Abflugroute. In Frankfurt sind das in der Regel 9000 oder 11000 Fuß und wird dann wiederum zu einem nächsten Lotsen, der auch noch zu Frankfurt gehört, gesendet. Dieser lässt ihn auch seine geplante Strecke fliegen, insofern dies möglich ist, und führt ihn bis zur Grenze, ab der die Münchner Lotsen dann kontrollieren. Das heißt, er ist bis jetzt geflogen oder wurde bedient von einem Vorfeldkontrolle, von einem Tower, von einer Abflugkontrollstelle und vom Center nennt man das. Das sind auch die am Radar arbeiten. Die betreuen hauptsächlich die Flüge auf der Strecke und bis ganz weit nach oben in allen Flugflächen. Jetzt beim Münchner Lotsen geht diese ganze Sache quasi jetzt umgekehrt. Dann spricht er zuerst mit dem Senderlotse, weil er jetzt ja relativ hoch ist, wird dort heruntergenommen, auf seine Anflugstrecke zum Anflug geführt, wird dort dann nicht dem Abfluglotsen, sondern bei derselben Stelle sitzt auch der Anfluglotse, zu dem wird er geschickt. Der versucht es für den Towerlotsen, den relativ optimal ranzubringen, dass er auch eine Reihenfolge beim Anflug hat nach München, und schickt ihn dann, sobald er praktisch in Richtung Bahn steuert, dem Tower-Lotsen, der ihn dann landen lässt. Und von da wird er dann über so einen Taxiway zum Parkplatz geführt und das wäre dann der gesamte Flug gewesen. So, hier jetzt einige Ausschnitte. Da der Sprechfunkverkehr in Deutschland dem Fernmeldegeheimnis unterliegt, können wir leider nichts aus dem deutschen Luftraum senden. Es gibt aber bei liveatc.net die Möglichkeit, den amerikanischen und europäischen Flugfunkverkehr mitzuhören und ist auch legal. Und es ist auch legal, das Zeug hier im Podcast zu verwenden. Ich habe gefragt und daher jetzt hier einige Ausschnitte von liveatc.net. American 1416, descend and maintain 3000. Sinken auf 3000 Fuß. 3000, American 1416. Comrade 291, contact approach 132.4. 324, Comrade 291, good day. Übergabe zum Anflug, Lotse auf 132,4 MHz. Delta 88, US 210 knots. Hier die Rückversicherung, yes, ob sir. Er wirklich 210 Knoten fliegt. Delta 94, turn right heading 270, contact approach 132.4. Noch eine Übergabe. 270 and 132.4, Delta 94, good day. Jetzt sagt er dem Flug JetBlue 67, er möge nach rechts auf den Kurs 220 Grad drehen. JetBlue 67, turn right heading 220. 220 heading JetBlue 67. November 68 Tango, you're going to be overflying the Kennedy final types 3000 and below northeastbound. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Might be able to do what? Ah, der Angesprochene auch nicht. You will be overflying the Kennedy final, so there'll be all types of aircraft 3000 and below heading northeastbound into the field. Roger that. American 1416, turn left, heading 300. Left 300, American 1416. Delta 88, descend and maintain 4000. Delta 88, down to 4000. JetBlue 67, descend and maintain 7000. 7000, JetBlue 67. Und so weiter und so fort. Das war jetzt gerade nicht geschnitten, das war die echte Geschwindigkeit. Das heißt, auf entsprechend frequentierten Flughäfen ist da ganz schön viel los. Wir hören jetzt gerade noch mal kurz nach New York Approach rein, wo sich ein Flug der American Airlines meldet in Flugfläche 190, also 19.000 Fuß. Das sind ungefähr 6.000 Meter. Afternoon, New York Approach, American 118 Heavy, 190 Juliet. Dieses With Juliet bedeutet, dass er ATIS abgehört hat und dort die Meldung mit dem Buchstaben J, also Juliet, gehört hat. ATIS ist eine automatisierte, ja, Endlos-Funkmeldung, die alle halbe Stunde neu aufgesprochen wird. Da gibt es dann eben Informationen rund ums Wetter am Flughafen und zum Beispiel über die aktive Landebahn und den Anflug. Und dieses ATIS muss jeder anfliegende Flieger abgehört haben, bevor er sich beim Anfluglotsen meldet. Jede dieser halbstündlich aufgesprochenen Meldungen wird mit einem fortlaufenden Buchstaben markiert. Hier sind wir jetzt gerade bei J. Und um zu bestätigen, dass der Pilot das Aktuellste gehört hat, bestätigt er das eben gegenüber dem Lotsen in der initialen Meldung. American 118 Heavy, New York Approach, depart Wendy, heading 140 vectors for VOR, runway 13 left approach. Er möge dann auf 140 Grad drehen und Anflugvektoren für die Landebahn 13 links erwarten. Okay, 13 left and depart Wendy on a 140 heading American 118 Heavy. Air China 981 Heavy, turn right heading 270, descend and maintain 4000. Descend and maintain 4000, and turn right heading 270, Air China 981 Heavy. 174 left lane 11000 Juliet. Und noch einer, der neu reinkommt. Delta 174 New York Approach, fighting 050 vectors for a VOR, runway 13 left approach. Er bekommt natürlich die gleiche Landebahn zugewiesen. Es ist ja üblicherweise nur eine Bahn aktiv, maximal zwei. 050 heading, we'll final 13 left. American 258, turn right heading 220, descend and maintain 7000. 220, 13 for 7000, American 258. Air China 981 Heavy, descend and maintain 3000 now, contact approach 132.4, good day. Descend at 3000, 132.4, Air China 981 Heavy, good day. Okay, ich denke, das ist genug, um einen Eindruck zu bekommen. Zurück zu den Fragen an Michael und Stefan. Sehe ich es richtig, dass der Tower und der Vorfeldlotse primär visuell arbeiten, also quasi rausgucken und Approach, Departure und Center mehr oder weniger ausschließlich mit dem Radar? Richtig. Die Tower-Lotsen und die Vorfeldlotsen müssen am Flughafen sein, weil die eben zwar auch ein Radargerät haben, das wird aber nur zur Info benutzt oder anderen Dingen, aber hauptsächlich schauen sie einfach aus ihrem Glaskasten heraus und werden so versuchen, den Verkehr zu kontrollieren, wobei die anderen die Unterstützung des Radars bedürfen. Die können natürlich am Flughafen sein, aber theoretisch auch an jedem anderen Ort in Deutschland. Hauptsache, die Antennen sind so gut, dass sie ein entsprechendes Bild auf dem Radar haben, womit sie eben die Flugzeuge dann kontrollieren und auseinanderhalten können. Wie muss man sich das vorstellen? Was sieht der Lotse auf dem Radarschirm? Welche Informationen werden da dargestellt? Erstmal sieht er natürlich alle Flieger in Form eines Symboles. Das könnte ein kleines Quadrat zum Beispiel sein. Und an diesem Quadrat haben wir aufgrund unserer fortgeschrittenen Technik dann das Kennzeichen, nenne ich es mal, von dem Flugzeug stehen oder von diesem bestimmten Flug. Zum Beispiel ist es dann die Lufthansa 320. Da würde man dort stehen haben wie deutsche Lufthansa DLH 320. mit der Höhe, die er im Moment hat und der Geschwindigkeit, das ist eigentlich meistens zu erkennen. Es sind noch andere Sachen wählbar an diesem Label, nennt man es. Aber diese ist so das Grundlabel, das heißt, wie heißt er, wie schnell fliegt er und wie hoch ist er im Moment. Und die Position des Flugzeugs ergibt sich natürlich dann aus der Position des Symbols auf dem Bildschirm. Richtig, weil dort sind dann Sektoren eingezeichnet und bestimmte Navigationshilfen, an denen der Lotse kennt, wo das dann ist, räumlich gesehen. Ist das jetzt nahe München, ist das jetzt im Frankfurter Luftraum, wo ist es? Das kann man also sehr deutlich dann sehen. Ein Begriff, den man in dem Zusammenhang immer wieder hört, ist der sogenannte Transponder bzw. die Begriffe Primär- und Sekundärradar. Stefan, kannst du vielleicht ein bisschen erläutern, wozu der Transponder und insbesondere der Transponder-Code notwendig ist? Wir hatten ja eingangs schon angedeutet, dass die Höheninformation vom Flugzeug kommt. Das Flugzeug sendet auch noch weitere Informationen. Es sendet einen vierstelligen Code noch aus, der es uns ermöglicht, eben zu identifizieren, nicht nur da ist ein Flugzeug, sondern welches Flugzeug befindet sich dort. Bei der Departure Clearance, die der Michael vorhin angedeutet hat, würde man eben nicht nur die Streckenfreigabe bekommen, sondern würde eben auch diesen entsprechenden Code zugewiesen bekommen. Dann beim Startlauf wird dieser Code beim Transponder gerastet. Man bekommt dann die Nummer, 2376, und man weiß eben, okay, für die nächste Zeit ist eben dieser Code mit der entsprechenden Lufthansa 302 verbunden und hat dann die Möglichkeit, eben genau das, was der Michael beschrieben hat, auf dem Radar auch darzustellen. Man hat dort ein Luftfahrzeug und aufgrund der zusätzlichen Transponder-Informationen weiß man, das ist eben nicht nur irgendein Luftfahrzeug, sondern das ist die Lufthansa 302. Wenn Schüler oder Kinder hier kommen, gibt es immer so ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben einen Kamel in der Wüste stehen und einer wirft einen Stein danach. Der Stein prallt ab und kommt zurück. Das würde aber bei jedem Kamel passieren. Der Stein würde sich nicht verändern oder das, was zurückkommt, ist nichts Individuelles. Beim zweiten ist es so, ich werfe einen Stein und das Kamel spuckt zurück. Der Spuck zurück ist jetzt sehr individuell, weil jedes Kamel würde seinen Speichel haben. Das heißt, ich habe jetzt was ganz anderes. Das ist die Erweiterung per Technik, ganz einfach erklärt. Also es ist Teil unserer Unternehmenskultur, dass wir absurde Parabeln und Bilder haben. Flugzeuge haben ja nun ihre eigenen Möglichkeiten zur Navigation. Funknavigation, GPS, Inertialnavigation und so weiter. Könnt ihr ein bisschen erläutern, wann Flugzeuge eigenständig navigieren und wann sie von den Lotsen sozusagen Befehle bekommen, wohin sie zu fliegen haben? Sie bekommen ja beim Abflug eine Streckenfreigabe. Aber für die Einhaltung dieser Strecke sind die Luftfahrzeuge selbst verantwortlich. Das heißt, wir haben Navigationsanlagen über Deutschland verteilt. Ne? Das hat früher auf dem Funkwege funktioniert, wo man halt dann eine Frequenz an Bord des Luftfahrzeugs gerastet hat. Und da hat man halt dann über entsprechende Funkpeilung halt angezeigt bekommen, in welchem Winkel man sich zu der Station befindet. Das gibt es heutzutage nicht mehr in Zeiten von GPS logischerweise. Das heißt, die einzelnen Punkte, das sind willkürlich festgelegte Punkte. Ne? Es gibt einige Leute, die in entsprechenden Arbeitsgruppen waren, die haben dann über ihrem Haus auch solche Punkte dann entsprechend verteilt. Und die Namensgebung ist teilweise auch ein bisschen darauf abgestimmt, dass sich manche Leute dann da irgendwas dann sich ausgedacht haben. Nein, aber diese Punkte werden vom Luftfahrzeug abgeflogen. Und das Luftfahrzeug ist selbst dafür verantwortlich, diese Punkte und diese Route dann auch einzuhalten. Beim Anflug auf dem Flughafen ist dann aber schon so, dass die Piloten primär den Anweisungen des Lotsen folgen, oder? Im Anflug speziell ist es halt so, dass man halt dann nur noch Anweisungen vom Lotsen kurzfristig bekommt, weil halt da kommt es darauf an, dass man bei der Anflugreihenfolge möglichst eng staffelt. Ne? Jeder, der sich schon mal den Anflug in Frankfurt angeguckt hat, der sieht, dass also da manchmal 5, 6 Flieger hintereinander aufgereiht sind. Das muss einfach passen, um die Landebahnkapazität entsprechend auszunutzen. Und muss der Lotse halt sehr viele kurzfristige Anweisungen geben. Du hast gerade von GPS geredet. Ist tatsächlich so, dass die Flugfunkanlagen zur Funknavigation abgeschaltet wurden? Meines Wissens sind GPS-Empfänger ja noch keine Mindestausrüstung. Das heißt, Flugzeuge müssten eigentlich auch mit Funknavigationsmitteln noch navigieren können. Bei der Flugsicherung hat man ja immer das Problem, dass man das System nicht von heute auf morgen komplett verändern kann. Es gibt immer Flugzeuge, die eben nicht über entsprechende GPS-Anlagen verfügen. Das sind wenige, aber es gibt sie und die müssen halt auch weiterhin von der Flugsicherung bearbeitet werden können. Und deshalb gibt es weiterhin auch die Funkanlagen und diese Flugzeuge würden eben dann nur über die Funkanlagen fliegen und könnten diese GPS-Punkte nicht nutzen. Der Lotsisch ist ja nun verantwortlich, dass in seinem Sektor ja die Flugzeuge alle die entsprechenden Abstände einhalten und auch möglichst effizient durch den Sektor durch oder an den Flughafen rangeführt werden. Welche Hilfsmittel hat der Lotse dafür? Klar, er hat den Radarschirm vor sich, wo die Position und Höhe der einzelnen Flugzeuge sieht, aber welche zusätzlichen Hilfsmittel stehen dem Lotsen zur Verfügung? Oder muss er sich alles im Kopf selber zusammenreimen? Genau, das ist eine wichtige Sache, dieses Bild, dieses Verkehrsbild, was immer wieder gesagt wird, dieses Traffic Picture. Wenn man sich vorstellt, dass in einem Sektor ein Lotse zum Teil manchmal bis zu 12, 15 Aircraft hat, muss er das schon irgendwie im Kopf haben, das Bild, um weiterzudenken, wie plane ich. Er muss eine Kurzfristplanung mindestens machen, wie bringe ich die klar voneinander und muss die schon im Kopf behalten. Das ist ganz wichtig. Je schwächer das Picture wird, dieses Verkehrsbild, desto weniger wird er vorausplanen können. Und wie gesagt, das Bild sollte immer zu mindestens 80-90% da sein. Verkehrsflugzeuge, die unter eurer Kontrolle fliegen, müssen sich doch aber auch irgendwie anmelden, oder? Es ist eigentlich so, dass für jeden Flug ein Flugplan aufgegeben wird. Und dieser Flugplan geht, was die Strecke an sich betrifft und die Abflugpunkte, in der Regel durch, weil es gibt einen Katalog von Standardstrecken, Luftstraßen, Verbindungen zwischen Punkten und die wird gewählt. Das heißt, im Grunde geht die durch. Die wird dann bei der Streckenfreigabe eigentlich nur nochmal wiederholt. Es stehen dann noch Höhen drin, wie hoch er möchte, also seine sogenannte Reiseflughöhe. Und außer der Abflugroute, wo eine bestimmte Höhe definiert ist, wie 5000 Fuß, bekommt er aber dann trotzdem die Höhenanweisung wiederum immer von einem Lotsen. Das ist also die Sache. Die Höhenanweisungen sind eigentlich immer beim Lotsen geblieben und wird auch erstmal so sein. Der Flugplan ist halt gut, weil es ganz viele Airlines gibt, die halt täglich dieselben Strecken immer wieder fliegen, jeden Tag im Rhythmus oder im Rhythmus einer Woche oder so. Und dann gilt dieser Plan halt immer. Das ist so ein sogenannter Dauerflugplan. Und dadurch kann man sich recht gut schon mal drauf einrichten. Ich weiß dann, wie er fliegt und welche Strecke zu erwarten ist, kann deswegen auch ein bisschen besser planen. Die Höhen, wie gesagt, vergebe ich als Lotse in Form von schauen, was für andere Flugzeuge sind, welche Flugfläche ist geblockt, wo kann ich ihn hinnehmen und wo kann ich ihn nicht hinnehmen. Als ich vor einer Weile mal so eine Flugverkehrskontrollstelle besuchen durfte, war glaube ich in Berlin-Tempelhof, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch diese Streifen gesehen, die, glaube ich, eine relativ wichtige Rolle spielen. Auf denen stehen ja im Prinzip alle für den Lotsen relevanten Informationen über ein Flugzeug drauf, die vorher bekannt sind. Wie gesagt, wir haben ja solche Navigationspunkte immer noch, auch wenn sie oft direkt fliegen und vielleicht nicht mehr direkt über diese Navigationspunkte gehen. Und das System rechnet also sogenannte Überflugzeiten für diese Navigationshilfen. Er hat im Moment noch die Möglichkeit, diese Papierstreifen nach Punkten zu ordnen. Sprich, wenn so und so viele Flieger über diesen Punkt gehen, werden die auch unter diesen Punkt geordnet. Egal, ob sie von oben, von unten, von rechts oder von links kommen. Ja, also nehmen wir an, er hat drei solche Überflugpunkte, die wichtigsten in seinem Sektor. Dann würde die Flieger immer diesen Punkten zuordnen und kann dann an den Zeiten sehen, bei der Planung schon, welche könnten sich nahe kommen. Das versucht er auch schon zu behalten, um dann beim Draufschauen nochmal, wenn die näher kommen, also er guckt schon drauf, wenn er danach dafür Zeit hat, bevor die eigentlichen Ziele schon zu sehen sind, macht er so eine Vorplanung. Je nach Verkehrsmenge kann er das besser oder schlechter. Oft ist es heute eine kurzfristige, aber eigentlich immer bevor der Flieger in seinen Sektor fliegt, das heißt in seinen Verantwortungsbereich. Und dabei helfen ihm die Streifen, weil er sieht an den Punkten, aha, die beiden könnten sich nahe kommen, weil die sind immer innerhalb von 6 Minuten und der eine kommt von unten und der andere von oben oder so und kann da eine Vorplanung machen. Wer ist denn eigentlich letztendlich verantwortlich für das Flugzeug, Pilot oder Lotse? Ich sage mal so, der Pilot ist für seine Maschine verantwortlich. Für das Steuern des Verkehrs und dass die einzelnen Ziele voneinander klar bleiben, ist der Lotse absolut verantwortlich. Das bedeutet, wenn es zu einem Zusammenstoß kommen sollte und es stellt sich raus, dass der Lotse nicht ordnungsgemäß separiert hat, die Abstände waren zu klein, dann ist der Lotse zumindest mitschuld. Ja, es kommt darauf an, wie die Situation war. Vielleicht hat einer der Piloten seine freigegebene Luftstraße verlassen, dann wird bei der Untersuchung herauskommen, dass der Lotse nichts dafür konnte und auch vielleicht keine Zeit mehr zum Einschreiten hatte. Aber generell ist er verantwortlich für das Einhalten der vorher beschriebenen Staffelung. Der Stefan hat es vorhin gesagt. Und es wird dann geschaut, was hatte der Lotse damit zu tun. Und so Fälle werden halt ganz genau untersucht. Hat der Pilot im Luftfahrzeug noch andere Möglichkeiten, potenzielle Konflikte zu erkennen, oder ist der völlig auf den Lotse angewiesen? Ich denke auch, die meisten kennen das von dem Fall Überlingen, der bekannt ist, wo zwei zusammen stießen. Da gibt es also dieses TICAS, das ist ein Warn- und Alarmgerät innerhalb der Flugzeuge, die aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, wenn die sich sehr nahe kommen, kommt eine Warnung und wenig später ein Alarm und dann wird gesagt, per Maschine dem Piloten, was er zu tun hat. Also der eine hat dann runterzugehen und der andere dann hochzugehen, um dann klar zu bleiben. Und ab da ist auch der Lotse raus. Das heißt, wenn dann noch was vom Lotsen käme, ist dies nicht mehr zu beachten und dem nicht mehr Folge zu leisten. Sitzt ein Lotse eigentlich allein an seinem Sektorarbeitsplatz? Man muss sich die Arbeit des Lotsen im Senderbereich und auch Abflug- und Anflugbereich so vorstellen, dass man pro Sektor, also das ist der Bereich, für den du zuständig bist und für den der Lotse auch verantwortlich ist, man mit zwei Leuten heutzutage noch arbeitet. Der eine spricht halt mit den Piloten, die im Sektor sind oder gleich im Sektor sind, und gibt denen Freigaben, zum Beispiel steige auf Flugfläche 310, empfängt sie vom Sektor, der ihn vorher auf der Frequenz hat, und schickt ihn am Ende seines Sektors zum nächsten Sektor, wie es bei dem Beispiel Frankfurt-München ganz gut gezeigt wurde. Der zweite Lotse ist jetzt der, der für ihn versucht, schon gewisse Dinge vorzuplanen und ihn zu helfen und zu unterstützen. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Frankfurt-München. Das Flugzeug ist noch bei dem Frankfurter auf der Frequenz, ist wenige Meilen vor der Grenze nach München und der Münchner erwartet ihn in einer bestimmten Flugfläche. In dem Moment sagt der Pilot, ich habe auf dieser Flugfläche Turbulenzen, ich möchte jetzt eine andere Höhe haben. Daraufhin hört der Planungslotse meistens mit oder versucht das und ist schon in der Leitung vom Münchner Lotsen des nächsten Sektors und handelt die neue Flugfläche aus. Weil es so kurz vorm Sektor ist, hört der mit und gibt es ihn dann, wenn der nickt, sage ich mal. Das heißt, dann weiß der Radarlotse, der ihn gleich auf der Frequenz hat, eigentlich schon haben sollte, wenn er sich nicht nochmal gemeldet hätte, erwartet ihn dann in dem neuen, in der neuen Flugfläche beziehungsweise im Sink- oder Steigflug dorthin. Und so redet dieser Koordinationslotse mit allen angrenzenden Sektoren. Ein Sektor kann also durchaus an 3 bis 7 andere Sektoren abgeben, die neben ihm oder auch unter oder über ihm durchaus sein können. What you used to be, I've not forgot, but you'll bounce back with any luck. I'll see that same old girl I used to know. And so you've been around the block, slept your way right to the top of all you ever wanted in your world. Taking the easy way, forgive me if I'm not overjoyed. Some things will never change, I'm still that jealous boy. Wishing it'd be the same, still your jealous boy. Who you used to be, I can't forget, she's still inside, there's nothing left. How could you hate the one you were? And so you fantasized a lot, you came the girl, I know you're not. Looks like you made it to that world, from taking the easy way. Forgive me if I'm not overjoyed, some things will never change, I'm still that jealous boy. Wishing it'd be the same, I'm still your jealous boy. I guess I'm ordinary to want you for my own. Boy, I'm just not used to sharing with everyone I've known. Give me a pound. jealous boy. You've taken the easy way. Forgive me if I'm not overjoyed. Some things will never change. Still that jealous boy. Wishing it'd be the same. Still your jealous boy. Know that I'll never change. Still your jealous boy. Mir war schon immer klar, dass Fluglots ein ziemlich stressiger Job ist. Deshalb ist ja auch mit 55 Jahren, glaube ich, Schluss, also Rente. Aber je mehr ich mich mit euch darüber unterhalte, desto schlimmer wird es sozusagen. Mir scheint fast, dass an einigen Stellen die Lotsen fast schon ja, reflexartig automatisiert handeln, weil eigentlich gar keine Zeit mehr da ist, sich über irgendwelche Dinge ausführlich Gedanken zu machen. Ist mein Eindruck da richtig? Erstmal zu der Anforderung nochmal, die du eben gerade erwähnt hast. Natürlich ist es so, dass bei bestimmten Sektoren, wo eben dieser Vertikalverkehr ist und diese extreme Höhe, also Menge an Fliegern, dass du da fit sein musst. Ja? Also eine etwas längere Pause wie Urlaub und Krankheit an einem Stück und du bist mehrere Wochen nicht da, wirft dich da schon wirklich zurück. Deine Tätigkeiten müssen kommen, ganz, ganz schnell aufeinander, automatisch eigentlich. Das ist gar kein richtiges Nachdenken mehr in einigen Situationen, sondern eher ein reflexartiges Handeln, würde man von der Geschwindigkeit her sagen. Und das muss halt automatisiert sein. Es gibt natürlich weiterhin noch Sektoren oder bestimmte Flugzeuge, zum Beispiel Überflüge, die man natürlich vielleicht noch besser planen kann. Ja? Inwieweit gibt es denn dann bei der DFS Unterstützung für die Lotsen, Stressbewältigung zum Beispiel oder zurechtkommen mit Fehlern, die man mal gemacht hat, im Nachhinein die Verarbeitung von Stresssituationen? Hatte die Möglichkeit, bestimmte Entspannungstechniken zu erlernen, wie autogenes Training. Er kann in Yoga versuchen, sich fit zu machen. Das wird ihm auch nahegelegt. Dann diese Muskelentspannung nach Jakobsen wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt dann weiterhin solche Lehrgänge, TRM, Team Resource Management. Da wird er geschult, was in so einem Team alles vor sich geht, auf was man achten muss, welche Fehlermöglichkeiten es gibt. Und allein in dieser Schulung lernt er also vieles, um überhaupt schon mal Fehler zu vermeiden, was ja auch eine Sache ist. Es passieren im menschlichen Umfeld immer Fehler, egal bei wem. Natürlich, je mehr Fehler passieren, desto gestresster wirst du sein, weil du wirst nach Jahren immer wieder auch noch was mit dir rumtragen. Und wir haben auch noch eine ganz wichtige andere Einrichtung seit mittlerweile fast 10 Jahren schon bei der DFS, das sogenannte CISM, Critical Incident Stress Management. Da geht es praktisch um Behandlung, nenne ich mal, oder Bearbeitung bestimmter Ereignisse, die ihn eben belasten können oder belastet haben. Das sind solche Situationen, die die Person erlebt und für die etwas ungewöhnlich ist. Ich sage mal zum Beispiel, egal warum das jetzt geschah, in deinem Sektor 2 Flugzeuge haben einen Beinahezusammenstoß. Zum Glück passiert das in der DFS sehr, sehr selten. Vom Lotsen her gesehen, wirklich wäre es die absolute Ausnahme. Und man hat halt festgestellt, gerade in anderen Berufen, auch zum Beispiel in solchen Rettungsberufen wie Feuerwehr, die helfen, wie Sanitäter und so weiter, dass sie halt nach Jahren, manchmal auch schon sehr früh, Probleme bekommen, richtig Stress haben, aber weiter zur Arbeit gehen, ohne damit zu arbeiten und können ihren Beruf auf einmal nicht mehr ausüben, müssen eine längere Krankheitspause einlegen beziehungsweise können nie mehr ihren Beruf antreten. Und da gibt es halt die Sache, dass Kollegen, bei uns wären es also Lotsen, helfen Lotsen, dann mit ihren Betroffenen sprechen. Das heißt, diese Peers, diese kollegialen Berater, das so werden die genannt, sind dann Leute, die danach ein Gespräch mit demjenigen führen, aber natürlich nur, wenn derjenige auch will. Er wird also nicht gezwungen, dies zu tun. Er kann es auch ablehnen. Und die Untersuchungen und Erfahrungen aus anderen Gebieten haben gezeigt, dass dadurch die Leute wirklich eher einsatzbereit sind oder erst gar nicht krank werden, auf jeden Fall nicht so lange ausfallen oder gar nicht ausfallen. Da gibt es Untersuchungen bei anderen Berufsgruppen auch, gerade in den USA auch. Und das ist sehr gut angekommen und da sind die Lotsen auch sehr mit zufrieden, dass es das gibt. Und allein dadurch fühlt man sich ja auch besser aufgefangen. Das ist auch nochmal, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt. Also ist sehr guten Anklang gefunden und wird sehr befürwortet. Und was ich sagen kann nach 10 Jahren, es hilft auch wirklich. Klingt für mich auch ein bisschen so, wie wenn man versucht, innerhalb der DFS eine Fehlerkultur zu etablieren. Also ich denke, das sind wirklich zwei verschiedene Aspekte. Natürlich versuchen wir hier in der DFS eine Fehlerkultur zu etablieren, weil man kann nur, wenn man, das ist ja immer so eine Kette, man hat ein System, das mag ein technisches oder betriebliches sein, wenn das versagt, dann greift das nächste System ein, dann greift das nächste System ein, letztlich am Ende kommt dann irgendwo TCAS, ne? Also man muss einfach halt analysieren, wo denn Fehler in diesen Systemen sind. Kein technisches System ist ohne Fehler, auch kein betriebliches System ist ohne Fehler. Und nur wenn man eine entsprechende Fehlerkultur hat, hat man die Möglichkeit im Vorfeld eben das zu analysieren und damit eben sicherzustellen, dass man gar nicht bis zu diesem Ernstfall überhaupt vorrückt. Das mit dem CISM ist eine Sache, um die Belastung des Fluglotsen letztlich auch irgendwo zu managen. Es gibt immer Vorkommnisse, das muss gar nicht ein beinahe Zusammenstoß sein, das ist wirklich sehr selten in der Flugsicherung. Aber es gibt Vorkommnisse, zum Beispiel ein Pilot reportet einen Notfall, weil er irgendwelche technische Probleme hat. Das ist etwas, was den Fluglotsen nicht unberührt lässt. Da ist er emotional mit involviert und versucht alles Mögliche, um eben die Sicherheit für das entsprechende Flugzeug da irgendwo zu unterstützen. Und für diese Zwecke hat man eben das CISM, wo man halt dann die Möglichkeit hat, diese Beanspruchungsspitzen durch die kollegialen Berater eben entsprechend abzumildern und sicherzustellen, dass eben die Beanspruchung der Fluglotsen da in einem erträglichen Maße bleibt. Okay, damit sind wir am Ende der Diskussion über die Aufgaben und Tätigkeit der Flugsicherungen von Lotsen. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um das, womit ihr euch beschäftigt, nämlich Forschung und Entwicklung im Bereich Flugsicherung. Vielleicht sollten wir damit anfangen, dass wir erstmal kurz auf die Herausforderungen in dem Bereich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eingehen. Ja, im Prinzip ist es halt so, dass die letzten 15, 20 Jahre der Luftverkehr stetig gestiegen ist. Da gab es dann mal zwar ein paar Einbrüche, ne, da gab es ja den 11. September 2001, da gab es dann eine kleine Rezession und da ist dann auch der Luftverkehr wieder runtergegangen. Aber im Prinzip kann man sagen, der Luftverkehr steigt ständig, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass halt auch sagen wir mal Länder, osteuropäische Länder, wo vorher nicht so viel Luftverkehr generiert worden ist, das nimmt stetig zu, sodass wir uns also der Herausforderung stellen müssen, dass wir also hier über Deutschland eine stetig steigende Kapazität anbieten müssen, sollten, ja, um halt diesen wirtschaftlichen Faktoren Rechnung zu tragen und das bitteschön auch mit der gleichen Sicherheit, mit dem gleichen Sicherheitsniveau wie bisher. Und das ist einfach die Herausforderung und wir stoßen halt zurzeit an unseren Kapazitätsgrenzen. Das tun wir zum einen durch die reine Landebahnkapazität. Ne? Das heißt, in Frankfurt kann eben nur eine gewisse Anzahl von Flugzeuge pro Stunde starten und landen. Deshalb wird ja jetzt auch schon seit längerem eine neue Landebahn geplant, die jetzt halt auch gebaut werden soll und bis 2011 umgesetzt werden soll. Und ein weiteres Bottleneck ist eben einfach die Belastbarkeit des Fluglotsen. Das heißt, ein Fluglotse, ein Radarlotse kann eben nur eine gewisse Anzahl von Flugzeugen sicher in seinem Sektor separieren. Warum mache ich nicht einfach kleinere Sektoren bzw. mehr Lotsen? Das Problem dabei ist, dass der Fluglotse ja nicht nur die Flieger in seinem Sektor separieren muss, sondern er muss auch dem angrenzenden Sektor mitteilen, was er denn da eigentlich tut. Das kann auf verbalem Wege geschehen. Die haben alle ein Telefon daneben liegen, wo sie den anderen Sektor anrufen können, um halt zu sagen, was sie jetzt mit dem einzelnen Flugzeug gemacht haben. Kann auch auf elektronischem Wege passieren. Aber das Problem ist, wenn man die Sektoren immer kleiner macht, dann nimmt dieser Koordinationsaufwand, wie wir das nennen, zu. Und irgendwann ist man an einem Punkt angelangt, wo man die Sektoren nicht mehr kleiner machen kann. Das heißt, man könnte es kleiner machen, aber man gewinnt dadurch nichts mehr. Das ist spätestens der Punkt, wo man sich dann neue Sachen überlegen muss. Und da kommen halt dann technische Funktionalitäten ins Spiel, die wir halt hier bei Forschung und Entwicklung entwickeln. Wir machen keine Grundlagenforschung, das heißt, wir gucken schon, was gibt es, aber wir passen das an die Bedürfnisse des deutschen Luftraums an. Und dann gucken wir natürlich, wie kann der Mensch damit umgehen. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, dass wir halt nicht nur die Technik betrachten, sondern auch die betrieblichen Aspekte damit einbeziehen. In vielen Sektoren in Deutschland ist das, was der Stefan gesagt hat, natürlich schon gegeben. Das heißt, da, wo richtig viel los ist, sind die Sektoren schon recht klein. Man kann einige gar nicht mehr kleiner machen oder bei anderen ist es sehr, sehr schwierig. Da sind wir eigentlich schon fast an der Grenze angelangt. In vielen Gebieten ist es so, dass das Sektor kleiner machen gar nicht mehr hilft. Nicht nur deswegen, weil der Koordinationsaufwand größer ist, sondern weil du dann nur ein bestimmtes Vertikalband eventuell hättest und müsstest für jeweils 5000 Fuß, wenn der Sektor so klein ist, den schon wieder zum nächsten schicken und dann du könntest vielleicht die Probleme dadurch gar nicht mehr lösen. Also nicht nur die Koordination ist schwierig, sondern auch das andere wäre sehr, sehr schwierig. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man aus Wirtschafts-, Umweltschutz, ja, und letztendlich Kostengründen auch immer mehr direkte Flüge haben möchte. Also quasi keinen Flug über die verwinkelten Luftstraßen, über die bekannten Fixpunkte, sondern einfach direkt von A nach B, um einfach kürzere Strecken zu haben. Ja, genau. Wir befinden uns da halt nicht in so einem linearen Zielumfeld, dass wir einfach sagen, wir wollen die Kapazität maximieren, sondern da gibt es eben auch noch andere Bedürfnisse, die unsere Kunden haben, ne? Das Sicherheitsniveau steht natürlich über allem, aber Wirtschaftlichkeit ist halt auch ein Punkt. Nicht? Die Tatsache, dass jetzt die Flugstrecken direkt sind oder dass man keine Warteschleifen fliegen muss, ne, das spart Sprit. Und das ist natürlich etwas, was für unsere Kunden gerade in Zeiten steigender Ölpreise immens wichtig ist. Ne? Das heißt, Kapazität auf der einen Seite, Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite. Umweltverträglichkeit ist für uns auch noch eine Sache. Da ist natürlich der Spritverbrauch ein Faktor, aber zum Beispiel auch die Lärmbelastung. Nicht? Also unsere Bevölkerung im Rhein-Main-Gebiet ist nicht bereit, eine immense Lärmbelastung und eine Konzentration auf wenige Flugrouten zu akzeptieren, wo dann praktisch alle 45 Sekunden ein Flugzeug drüber fliegt. Nicht? Das sind also unterschiedliche Faktoren. Da muss man halt im Einzelfall gucken, wie man diese Faktoren entsprechend bedient. Nicht? Die hängen natürlich voneinander ab und da gibt es halt auch Konflikte zwischen diesen Faktoren. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie ihr das angehen wollt. Vielleicht starten wir mit einem kleinen Überblick, welche Arten von Lösungsansätzen es da prinzipiell gibt. Wir trennen ja grundsätzlich erstmal in Sensorik, also die Sachen, die von außen reinkommen. Das ist halt im Prinzip die Kommunikation, die Tatsache, dass also wir mit den Piloten in Funkkontakt stehen. Das sind die Funknavigationsanlagen, die eine Unterstützung für das Luftfahrzeug bieten. Das sind die Radaranlagen, die uns Informationen über die Position des Luftfahrzeugs bringen. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben die Informationsverarbeitung, wo man sich einfach die Frage stellt, wie diese ganzen Informationen, die reinkommen, wie münzen wir das um in Informationen, die vom Lotsen halt tatsächlich verarbeitet werden kann? Und da sind eben Lotsentools ein Faktor. Mal ganz pauschal gesprochen, sind diese Lotsentools eigentlich nichts anderes, als dass wir die Vorzüge, die uns die Informationstechnologie bietet, eben auch im Flugsicherungsumfeld nutzen wollen. Gib uns doch da mal ein Beispiel für so ein Lotsentool. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der einen Seite eine Positionsangabe eines Luftfahrzeugs habe und auf der anderen Seite habe ich Flugplaninformationen, also die geplante weitere Flugroute des Luftfahrzeugs, dann kann ich eben sagen, hier befindet es sich und es wird sich in 5 Minuten an dieser oder jener Stelle befinden. Und damit habe ich die Möglichkeit, dem Lotsen halt frühzeitig Informationen darüber zu geben, wo sich Luftfahrzeuge potenziell nahe kommen könnten. Und zwar besser, als er das heutzutage eben aufgrund des Draufguckens machen kann. Na, das heißt, heutzutage macht er eine manuelle Konflikterkennung und wir können ihm eben mit einem entsprechenden Tool diese Konflikterkennung ein Stück weit abnehmen. Und unsere Idee dabei ist, dass wir eben dann den Lotsen entlasten, sodass er im Prinzip die Möglichkeit hat, eben letztlich eine höhere Kapazität zu fahren, also mehr Luftfahrzeuge abzuarbeiten oder eben auch einfach ansonsten in seinem Arbeitsumfeld entlastet ist. Das heißt, ein Teil dieses Traffic Pictures, dieses mentalen Bildes, über das Michael vorhin geredet hat, wird jetzt quasi in die Software, in den Rechner verlagert. Richtig, ist also als Unterstützungsaufgabe gedacht, dass er vielleicht auf eine leichtere und einfachere Art und Weise dazu kommt, sein Bild zu kreieren, sein Bild zu haben, beziehungsweise vielleicht braucht er nicht mehr ganz dieses Bild, sondern prozentual etwas schwächer, weil dafür Tools eintreten, die entsprechende Warnungen, Alarme und Vorhersagen liefern. Haben wir noch ein weiteres Beispiel? Wir haben Positionsinformationen und wir haben Flugplaninformationen. Wenn die nicht mehr zusammenpassen, dann können wir dem Lotsen anzeigen, dass das Luftfahrzeug von seiner Freigabe, die gegeben worden ist, abgewichen ist. Heutzutage erkennt der Lotse das manuell und da haben wir eben die Möglichkeit, ihm das auch durch ein entsprechendes Tool anzuzeigen. Das heißt, der Lotse hat nicht nur das Traffic Picture über den aktuellen Zustand im Kopf, sondern eben auch die Flugpläne aller in seinem Sektor befindlichen Flugzeuge. Ja, so ziemlich, genau. Wir haben ja zurzeit noch diesen Papierstreifen an vielen Stellen. Da ist er so geschult, dass er auf einen Blick so ungefähr alles drauf hat. Das heißt, wenn der Flieger reinruft, spätestens schaut er auf den Streifen, antwortet ihm und überfliegt mit einem Check die Flugroute. Das ist wirklich nur noch ein Blick, weil er kennt alle Flugrouten, die durch seinen Sektor gehen, auch wenn es da sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, und hat die dann im Kopf. Aber trotzdem müsste er jetzt ständig jedes seiner Ziele beobachten, um zu sehen, weicht er denn von der Freigabe ab, also von der geplanten und freigegebenen Strecke. Und er hat schon genug zu tun, die Flieger zu beobachten, die er gerade anspricht, um zu sehen, wie löse ich jetzt dieses Problem, muss ich ihn runternehmen, hochnehmen, wie schnell muss ich ihn hoch und runternehmen. Und das wäre eine sehr gute Hilfe, wenn gerade dieses Überwachen dieser anderen Flüge, kann ja auch eins sein, dass nur auf Strecke durch den Sektor fliegt, um da bei einer kleinen Abweichung schon alarmiert zu werden ab einem bestimmten Limit und dann zu wissen, Achtung, der scheint abzuweichen oder ist von seiner Route abgewichen. Dieser Papierstreifen scheint ja eine ziemlich zentrale Rolle zu spielen. Aus meiner Perspektive hört sich das ein bisschen anachronistisch an. Gibt es da Bemühungen, den irgendwie durch was Elektronischeres abzulösen? Klar, natürlich. Ne? Wenn man sich jetzt überlegt, man hat Computer zur Verfügung, man hat Informationstechnologie zur Verfügung, dann ist es natürlich so, dass man Informationen nur dann an anderen Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen kann, wenn man sie irgendwo eingibt. Und wenn jemand auf seinen Papierstreifen irgendetwas draufschreibt, dann ist die Information zwar für ihn selber verfügbar, aber eben nicht für andere. Und deshalb gibt es halt Bestrebungen, diesen Papierstreifen abzuschaffen durch ein entsprechendes elektronisches Medium. Aber auch hier hat man halt wieder die Problematik. Erstens, es muss genauso sicher sein wie vorher. Und B, man kann jetzt nicht den Lotsen von heute auf morgen auf eine völlig andere Informationsrepräsentation trimmen. Das heißt, er muss im Prinzip etwas Elektronisches zur Verfügung haben, was es ihm zumindest noch ansatzweise die Möglichkeit bietet, seine bisherigen mentalen Prozesse weiterhin fortzuführen. Man muss sich vorstellen, ein Lotse arbeitet 15 Jahre in diesem Umfeld. Er hat gewisse Arbeitsprozesse einfach in seinem Hirn abgespeichert und das kann man nicht von heute auf morgen völlig umstellen. Ne? Aber klar ist, von den Papierstreifen muss man weg, weil die Information, die auf den Papierstreifen draufgeschrieben wird, die ist nirgendwo verfügbar. I've been watching the clock on the wall. I've been sitting around waiting for the fall. I've been looking at days going by, taking memories out and leaving them to dry. But I am stunned by the sudden appearance of you, by the dream that could never come true, by what I have turned into. Segelflieger und ich höre manchmal beim Fliegen auch mal auf Flugsicherungsfrequenzen rein und rein so spaßhalber. Und manchmal herrscht da ein ziemliches Chaos, also die Frequenz ist ziemlich dicht. Gibt es Überlegungen, Teile der mündlichen Kommunikation via Funk auf direkte Datenübertragung umzustellen? Ja, also Datenlink ist halt die Möglichkeit, dass man nicht mehr per Funk direkt mit den Fliegern spricht, sondern dass man die Informationen halt über einen, ist auch ein Funkkanal, aber eben digital über den Rechner direkt mit dem Piloten kommuniziert. Und da hat man halt die Möglichkeit, im Prinzip die gleichen Freigaben, die man sonst über Funk erteilt, dem Piloten dann über Datenlink zu erteilen. Das ist auch eine, ja, ein Medium, wo man sich eigentlich fragt, warum ist das noch nicht längst eingeführt, nicht? Weil das ist ja eigentlich schon Stand der Technik. Und da ist halt auch wieder das Problem, erstens mal die Sicherheitsanforderungen. Ich muss sicherstellen können, dass diese Freigaben eben entsprechend genau so da oben ankommen und dass der Pilot sie auch mitbekommt, ne? Beim Funken, da bekomme ich direkt eine Antwort, ne? Der Pilot muss, wenn er eine Freigabe erteilt bekommt, das Ganze immer zurücklesen, um damit also auch eine Rückmeldung zu geben. Ja, ich habe es verstanden und ich werde es jetzt entsprechend ausführen. Das ist beim Datenlink genauso, nur da ist keine Sprache mehr mit involviert. Da ist es im Prinzip so, ich klicke als Lotse irgendwo im Rechner die Freigabe an, es wird hochgeschickt, es wird im Cockpit angezeigt, da blinkt dann etwas. Der Pilot muss das sehen, muss das dann beantworten und dann kommt es wieder runter. Und da sind halt gewisse Verzögerungen mit involviert, die halt länger sind als jetzt direkt beim reinen Funksprechen. Diese Verzögerungen sind eben dann das Problem, wenn eine Freigabe wirklich zeitkritisch ist. Manchmal kann der Lotse nicht irgendwie eine Minute warten, bis diese Freigabe ausgeführt wird. Beim Datenlink, da hat man halt manchmal bis zu einer Minute Wartezeit. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch auf einer überlasteten Frequenz ein Problem, Dinge zeitnah zu kommunizieren. Das ist richtig, ja. Wir haben ja auch dort simuliert, da kommen wir ja später wahrscheinlich auch nochmal zu Simulation. Da ist halt auch Datalink relativ gut angewendet worden, halt für hauptsächlich nicht zeitkritische oder nur nicht zeitkritische Dinge. Allein schon das Wegschicken auf die nächste Frequenz entlastet die Belastung des Sprechfunkverkehrs enorm. Also das waren dann etliche Flieger oder ganz viele von denen, die im Sektor waren, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber 70-80%, die dann auf die andere Frequenz geschickt wurden. Damit wurde der Kanal in dieser Zeit freigehalten und der Lotse konnte über Funk die anderen wichtigen Freigaben geben, wie verschiedene Höhen oder dass ich mal einen drehe und so weiter. Also ein Anwendungsfall ist halt, dass man diese initiale Streckenfreigabe, die im Prinzip am ja, bei dem, wo wir den Flug durchgesprochen haben, schon mal erwähnt worden ist, die wird schon per Datalink übertragen. Das ist eben auch ein Anwendungsfall, da ist es nicht so zeitkritisch, weil ob das nur eine Minute dauert, diese Übertragung oder nicht, das ist völlig irrelevant, wenn der Flieger noch am Gate steht, also an seinem Parkplatz. Datalink ist mit Sicherheit eine Technologie, die kommen wird und die halt sehr, sehr vorteilhaft ist und die auch den Lotsen entlasten kann. Nur man muss eben wie bei allen diesen Technologien schauen, wo kann man es anwenden, wann kann man es anwenden und wie sehen die entsprechenden Arbeitsverfahren dazu aus. Weil es muss halt in dieses Gesamtsystem, was nachher eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Kapazität produzieren soll, muss es eben reinpassen. Und da ist die technische Komponente eben nur ein Teil. Es gibt da eben noch die Arbeitsverfahren, in die es eingebettet ist und der menschliche Faktor muss halt auch entsprechend berücksichtigt werden. Es sind ja auch andere technische Geräte an ihrer Überlastungsgrenze. Es wird ja zum Beispiel derzeit auch ein neuer Transponder eingeführt, der Mode S-Transponder. Wenn wir über Datenlink sprechen, dann ist es im Prinzip ja schon eine halbbetriebliche Komponente. Über den Datenlink übertragen wir Informationen. Mode S ist im Prinzip das Medium, über dem diese Informationsübertragung passieren kann. Mode S steht für Selective. Das hat jetzt erstmal gar nichts mit dieser Übertragung zu tun, sondern das heißt im Prinzip nur, dass Transponder selektiv abgefragt werden können. Das ist aus der Not heraus geboren gewesen, dass wir beispielsweise hier im Rhein-Main-Gebiet eben sehr viele Flieger haben und die früheren Transponder, die haben halt im Prinzip bei jedem Radarstrahl ihre Informationen zurückgesendet. Und selektiv heißt eben, wir fragen dann unter Umständen nur noch bei jedem zweiten, bei jedem dritten, bei jedem vierten Radarstrahl ab und können eben dann auch entsprechende Luftverkehrsdichten hier im Rhein-Main-Gebiet abarbeiten. Weil das passiert alles auf einer Frequenz und diese Frequenz ist halt irgendwann dicht. Na, dann kann man nicht mehr alle Informationen sauber voneinander trennen und entsprechend auslesen. Das war eigentlich der Trigger für die Einführung von Mode S. Und Mode S, da gibt es eben eine weitere Komponente, die es eben ermöglicht, Informationen zu übertragen. Also ich kann sowohl Freigaben von Fluglotsen über Mode S übertragen und ich kann eben auch vom Flieger Informationen über, was steht denn gerade auf dem Fahrtmesser, wie schnell ist der Flieger denn unterwegs, was steht denn gerade auf dem Höhenmesser, welche Intentionen hat denn der Flieger, leitet er gerade eine Kurve ein, ist er in einem Steig- oder Sinkflug. Diese Informationen kann ich halt auch über das Medium Mode S praktisch über den Datenlink übertragen. Ein anderer Begriff, den man in dem Zusammenhang oft hört, ist ADS-B. Ist das nochmal was völlig anderes? ADS-B ist wieder im Prinzip der betriebliche Teil, der aber halt im Prinzip dann auch wieder über solche Medien übertragen werden kann. Für was steht ADS-B? ADS-B, das steht für Automatic Dependent Surveillance. Und welche betrieblichen Informationen werden da dann darüber gesendet? Ganz allgemein gesprochen ist es halt so, dass die Flieger im Prinzip ihre Positionsmeldung selbst ausstrahlen. Also das Primärradar ist ja ein non-kooperatives Medium, ne? Das im Prinzip bringt das eine Position vom Luftfahrzeug an Boden, egal ob das Luftfahrzeug da mitspielt oder nicht. Die Höheninformation ist ein kooperatives Medium. Und bei ADS-B sende ich im Prinzip auch meine Positionsdaten aus. Auch über Mode S und man kann das dann entsprechend darstellen. Das heißt, ich bräuchte eigentlich gar nicht mehr Deutschland und weltweit verteilte Radars, sondern es würden ADS-B-Empfänger reichen. Ich bräuchte rein theoretisch gar kein Radar mehr. Das Problem dabei ist die Verlässlichkeit der Daten, weil jeder macht da seine eigene Positionsbestimmung und da sind halt unter Umständen von Luftfahrzeugtyp zu Luftfahrzeugtyp und was da gerade eingebaut ist, andere Genauigkeitsanforderungen dann gegeben und dann ist Umständen nicht unbedingt das Ganze so verlässlich. Wenn ich mit dem Primärradar zwei Luftfahrzeuge identifiziere, dann stimmt die Position vielleicht auch nicht hundertprozentig, aber dann ist die Position zumindest bei beiden Luftfahrzeugen um den gleichen Fehler falsch. Was dann gut ist, weil es dann für den Abstand wieder passt entsprechend. Die Relation zwischen den Flugzeugen stimmt auf jeden Fall, ne? Weil alle denselben Fehler machen und gleich dargestellt. Also die Verhältnismäßigkeit, wie sie zueinander stehen, ist korrekt. Das hätten wir beim anderen nicht, diese Gewährleistung. Und deshalb ja, theoretisch ist ADS-B ein Ersatz fürs Radar. Aber wenn man halt genauer guckt, dann gibt es halt doch strengere Anforderungen, um das Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten. Ich meine, heutzutage gibt es ja schon für, ich weiß nicht, was die inzwischen kosten, aber für 1.000 Euro so kleine Geräte zu kaufen, wo man eben am Boden über die entsprechende Frequenz diese ADS-B-Daten, die sind zurzeit nicht verschlüsselt, auslesen kann. Ist zwar in Deutschland jetzt nicht unbedingt zulässig, so etwas zu betreiben, aber theoretisch ist das möglich. Aber wenn man das tut, hat man eben zum einen nicht die Genauigkeitsanforderungen, die die Flugsicherung hat. Und zum zweiten gibt es auch immer noch Flugzeuge, die eben nicht ADS-B ausgerüstet sind und deshalb diese Positionsdaten nicht aussenden. Die Fliegerei ist ja eine ziemlich internationale Geschichte und in verschiedenen Teilen der Fliegerei findet ja auch gerade eine europäische Harmonisierung statt, Stichwort EASA. Wie sieht es bei euch in der Flugsicherung aus? Naja, es ist natürlich klar, dass gerade wenn man sich überlegt, dass die Flugzeiten über deutschem Luftraum ja gar nicht so wahnsinnig hoch sind. Wir haben durchschnittlich Flugzeiten von einer halben Stunde über deutschem Luftraum und da sind schon die ganzen An- und Abflüge, die halt dann ja doch ein bisschen länger unterwegs sind, schon mit eingerechnet. Wenn wir uns überlegen, dass jemand von Ost nach West durchfliegt, dann hat er vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten Flugzeit über deutschem Luftraum. Und wenn man sich dann überlegt, dass die angrenzenden Lufträume unter Umständen mit anderen Verfahren, mit leicht anderer Technik, mit anderer Ausbildung der Fluglotsen arbeiten, dann kann man sich schon vorstellen, dass durch eine Harmonisierung des Ganzen eben auch gewisse Effizienzgewinne da drin sind. Und genau das wird eben getan, ne? Also es gibt da verschiedene Initiativen. Eine Initiative setzt sich halt zum Beispiel insbesondere mit dem Thema Ausbildung der Fluglotsen und Gestaltung des Luftraums auseinander, wo man eben sagt, wir wollen zukünftig einen einheitlichen europäischen Luftraum, der über die gleichen Verfahren verfügt, um diese Luftraumstrecken festzulegen und der im Prinzip auch durch die Ausbildung der Fluglotsen mit einheitlichen Verfahren gearbeitet wird, sodass also ein Luftfahrzeug in Frankreich genau gleich behandelt wird wie in Deutschland. Das ist eine Initiative. Eine zweite Initiative ist halt die, dass man sagt, man möchte technische Systeme nicht mehr separat entwickeln. Ist ja auch logisch, dass man im Prinzip dadurch Zusammenarbeit mit Sicherheit einige Synergien da erreichen kann, weil ich denke, die Informationen und Darstellung von Radardaten in Frankreich, die unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der, wie man das in Deutschland macht. Und da gibt es eben eine Initiative, die insbesondere Standards generiert, sodass im Prinzip die Möglichkeit besteht, dass einzelne Flugsicherer Komponenten des technischen Systems entwickelt, die man dann später zusammenbringen kann und auf diese Weise auch die Einheitlichkeit der technischen Systeme stärken kann. Es macht in vielen Dingen Sinn und es muss auch gemacht werden, das sehe ich auch so. Der Vorteil, den man letztendlich haben wird, wird mit Sicherheit aber nicht so groß sein, wie es oft beschworen wird. Weil, was ich schon sagte, gerade mit diesen Direktstrecken, es wird schon ziemlich direkt geflogen zum Beispiel, was die Strecken betrifft. Auch mit der Übergabe ist nicht mehr wie vor 10 oder 20 Jahren, dass die Systeme gar nicht miteinander sprechen. Die sprechen schon miteinander, würden dann etwas besser miteinander sprechen, sage ich mal. Da sind wir aber auch im unterprozentigen Bereich bei den Verbesserungen, denke ich. Ja. Was ich eher als einen Vorteil sehen könnte, wenn man über einen großen Luftraum redet, der halt nicht nur eine Viertelstunde Durchflugzeit oder eine halbe Stunde Durchflugzeit hat, sondern noch länger und ich kann da eine gesamte gerade Strecke für die Überflüge anbieten, würde es unsere Tools sehr, sehr vereinfachen, genaueste Zeiten zu berechnen und genaueste Überflugzeiten über bestimmten, ich nenne sie mal, mögliche Konfliktpunkte, das heißt, das ist ein Raum, wo ganz viele drüber gehen. Da sehe ich also auch nochmal einen ganz riesen Vorteil, wenn man da vorankommt. Den sehe ich fast noch mehr als in den anderen Sinn. Natürlich ist auch ein Ziel, die Kosten zu sparen, indem man viele Sachen zusammenlegt und viele Sachen zusammen macht. Auch da wird was Positives bei rauskommen. Aber trotzdem wird jeder Luftraum weiterhin, egal in welchem Land er ist, seine individuellen Dinge behalten. Also nur weil die Lotsen jetzt noch ähnlicher ausgebildet werden, werde ich den Lotsen X aus Zypern oder den Y aus Frankreich nicht sofort in deutschen Sektoren einsetzen können, sondern im Prinzip brauchen die genauso lange wie frisch ausgebildete Lotsen, die zu uns kommen von der Zulassung her. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Man darf halt nicht vergessen, dass wir mit unserem System in ganz Europa eigentlich an der Kapazitätsgrenze agieren. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, nur 80% der Maximalkapazität über dem deutschen Luftraum hätte, dann wäre es viel einfacher, die ganzen Verfahren 1:1 zu standardisieren. Wenn man aber dann diese 20% auch noch ausknautschen muss, weil einfach die entsprechende Nachfrage da ist, dann werden plötzlich ortsspezifische Gegebenheiten sehr relevant. Dann wird es auf einmal sehr relevant, dass halt im Norden von Frankfurt der Taunus liegt, der eben gewisse Betriebsverfahren erleichtert, aber gewisse Betriebsverfahren auch einfach unmöglich macht. Ja, ich kann nicht von allen Seiten in gleicher Weise auf Frankfurt zufliegen. In Zürich mit den Alpen im Süden ist es noch viel krasser. Da kann ich auch gewisse Verfahren eben einfach nicht machen und ich muss gewisse Tools, Techniken und Verfahren, um diese 20% eben noch mit rauszubekommen, muss ich an diese ortsspezifischen Gegebenheiten anpassen. Deshalb, europäische Zusammenarbeit ist gut und wir wollen das, um halt auch diese Einheitlichkeit weiter voranzutreiben, um auch nicht in unserem eigenen Saft da zu kochen. Das ist ja immer der der Untergang eigentlich für eine Entwicklungsabteilung, wenn man nicht mehr anfängt, über den eigenen Tellerrand rauszugucken. Aber auf der anderen Seite darf man halt nicht vergessen, diese ganzen Verfahren, die dann entwickelt worden sind und wo man für bestimmte Lufträume gute, positive Ergebnisse erzielt hat, die müssen auf die Gegebenheiten des deutschen Luftraums und den Gegebenheiten in Frankfurt oder in München speziell nochmal angepasst werden. Wir haben vorhin über die potenziellen neuen technischen Möglichkeiten geredet, um die Effizienz der Luftverkehrskontrolle zu steigern. Wir haben auch darüber geredet, dass die Controller schon stressmäßig ganz schön ausgelastet sind. Eure Aufgabe ist es jetzt, das weiterzuentwickeln und da Lösungen zu finden. Und ein zentraler Bestandteil dessen ist die Simulation. Also das ist halt unsere Kernkompetenz hier bei Forschung und Entwicklung, dass wir halt sagen, wir nehmen diese technischen Entwicklungen, die bei Universitäten oder auch bei europäischen Institutionen grundlegend erforscht und entwickelt worden sind, wir nehmen die hierher, wir passen sie auf die entsprechenden Bedürfnisse des deutschen Luftraums oder auch unserer Mitarbeiter an. Und dann ist halt die Frage, können denn diese Ziele erreicht werden? Und da steht halt bei uns die Sicherheit über allem. Und wir müssen also im Prinzip von vornherein rausfinden, ob in diesem komplexen Systemumfeld die Sicherheit gewährleistet werden kann. Und dazu machen wir Simulationen. Was für Simulationen macht ihr da? Was muss ich darunter vorstellen? Da gibt es Schnellzeitsimulationen, wenn man jetzt zum Beispiel Lufträume untersuchen möchte, wo man einfach am Rechner, ganz banal gesprochen, Flugzeuge generiert und guckt, wie nah kommen die sich da, wie häufig müsste denn jetzt der Lotse eingreifen, wie sieht denn die Arbeitslast des Lotsen prinzipiell aus. Irgendwann ist man aber mit der Schnellzeitsimulation halt am Ende, weil man halt den menschlichen Faktor nicht berücksichtigt dabei. Und das ist eben unser zweites Feld, dass wir dann Realzeitsimulationen durchführen. Im Prinzip generieren wir künstlichen Luftverkehr, den wir dann von den Fluglotsen bearbeiten lassen. Und dabei stellen wir ihnen eben das zukünftige Systemumfeld zur Verfügung, also zum Beispiel Data Link, zum Beispiel Konflikterkennung, weitere Lotsentools. Sie bearbeiten den Verkehr und geben uns dabei dann eine Rückmeldung darüber, wie sicher das Ganze das ist, ob die Kapazität, die wir da generiert haben, überhaupt bearbeitet werden kann, wie es mit dem Situationsbewusstsein, das hatte der Michael angesprochen, dass eben dieses mentale Picture oder der mentale Überblick über das Verkehrsgeschehen vorhanden sein muss, wie es damit aussieht, wie es mit der Beanspruchung aussieht. Da generieren wir also dann einfach jede Menge Daten, die wir aufzeichnen, die werten wir dann entsprechend aus und haben dann eben eine recht genaue Vorstellung darüber, wie sich das System denn im Betrieb verhalten würde. Die Flugzeuge, die dann da von den Controllern, ja, koordiniert werden, sind die handgeflogen oder sind die wie im Microsoft Flugsimulator beziehungsweise in irgendwelchen Monsterspielen vom Rechner generiert und sozusagen ihr Verhalten vom Rechner bestimmt? Also im Prinzip sind sie grundsätzlich erstmal vom Rechner simuliert. Spätestens dann, wenn der Fluglotse anfängt, Freigaben zu erteilen, dann müssen ja diese Freigaben auch umgesetzt werden und sie müssen realistisch umgesetzt werden. Und da haben wir dann in der Tat auch wieder Menschen in der Simulation beschäftigt, die dann, sagen wir mal, die Position des Simulationspiloten übernehmen und die tatsächlich diese Freigaben dann umsetzen. Natürlich genau mit diesen menschlichen Verzögerungen, die dann im wirklichen Umfeld beim Piloten auch vorkommen. Das könnte man natürlich rein theoretisch durch auch entsprechende Computerunterstützung substituieren, aber dadurch ist der Realitätsgrad dieser Simulation dann wieder eingeschränkt. Und Realzeitsimulationen sind eine ziemlich aufwendige Sache. Also da sind viele Leute mit beteiligt, da sind die ganzen Softwareentwickler, die die Umgebung da aufbauen müssen, mit beteiligt, da sind die Fluglotsen selbst mit beteiligt, da sind die Leute, die das Ganze organisieren, mit beteiligt. Also da kommt man bei einer zweiwöchigen Simulation schon mal auf, da hat man dann 8 Arbeitspositionen, die man bearbeitet, da kommt man dann schon mal auf 40 Leute, die halt an dieser Simulation beteiligt sind. Habe ich das gerade richtig gehört? So eine Realzeitsimulation läuft 2 Wochen? Ja, also nicht durchgehend. Das sind dann immer pro Tag ungefähr 3 oder 4 sogenannte Runs, die ungefähr 60 Minuten gehen, um die 60 Minuten. Dazwischen gibt es halt Debriefing, Briefing und so weiter. Es wird also, gerade wenn man neue Tools bewertet, neue Arbeitsverfahren bewertet, sind da auch Interviews dabei und es wird genau besprochen, was ist aufgefallen, um ja nichts sich entgehen zu lassen. Und was Stefan eben schon sagte, sehr, sehr wichtig ist dieser Grad, wie realistisch bin ich, verglichen mit dem echten Luftraum, ja. weil wir wollen ja auch Erkenntnisse kriegen, die durchaus grundsätzlicher Natur sein können. Also man kann auch sagen, wenn ich mit einem Konflikterkennungstool arbeite, hat das die und die Vorteile und die Nachteile. Da kann man schon einige Sachen sammeln, die wichtig sind, um dann in die nächste Simulation mit noch mehr Wissen hereinzugehen. Gerade vielleicht da nochmal am Beispiel Konflikterkennung. Konflikterkennung ist ja immer eine Projektion auf die Zukunft. Und wir wissen nicht genau, wie sich die Zukunft entwickelt. Ne? Und ich kann ein Konflikterkennungstool kann ich so einstellen, dass es jede potenzielle, also mögliche Staffelungsunterschreitung erkennt. Aber da wird es dann auch viel erkennen, wo der Lotse sagen würde, Mensch, das ist ja eigentlich gar nichts. Warum kriege ich das denn angezeigt? Genauso gut kann ich das andersrum einstellen. Das heißt also, solche Konflikterkennungstools, die haben immer Stärken und Schwächen. Und eine wesentliche Erkenntnis aus diesen Simulationen ist zum einen, dass der Lotse diese Stärken und Schwächen kennen muss, um die Zuverlässigkeit dieses Tools beurteilen zu können. Das heißt, man kann also diese Konflikterkennungstools auch nicht beliebig komplex gestalten, dass der Mensch gar keine Ahnung mehr hat, wie arbeitet das denn eigentlich? Wie arbeitet mein technisches System? Ich muss nicht im Einzelnen wissen, was macht es jetzt alles, ne? Aber ich muss im Prinzip die Funktionsweise im Prinzip kennen und muss mich darauf verlassen können, ne? Und das ist also eigentlich der Hauptteil dieser Arbeit, dass wir diese Tools so konfigurieren und einstellen, dass sie für den Menschen und für diesen spezifischen Luftraum passen. Um es möglichst realistisch zu machen, bedarf es, wie Stefan schon sagte, einer ganz großen Gruppe von sogenannten Spezialisten, die die Simulationen vorbereiten. Ja, wir haben ja innerhalb von unserem Kreis zum Beispiel ehemalige Betriebler, der deckt zum Teil diesen betrieblichen Aspekt ab. Wir haben immer einen Ingenieur eigentlich dabei, der auf bestimmte Sachen achten. Wir haben unsere Softwareentwickler, die erst mit ihrer guten Arbeit diese Tools ermöglichen. Wir haben des Weiteren auch, ich glaube, das hat Stefan eben nicht genannt, sondern hat er fast alle, ich glaube, Psychologen dabei, die eben dann entsprechende Interviews entwerfen, wo die Lotsen vor der Simulation, nach der Simulation irgendwas mit zu tun haben, zum Beispiel einen Bogen auszufüllen. Es wird während des Runs, kommt immer etwas auf einem Schirm hoch, das sie ganz schnell beantworten. Es geht ja um Belastung, wie stark fühlen sie sich beeinträchtigt, wie gut war ihr Traffic Picture im Moment. Solche Dinge, was auch wichtig ist, ist also immer ein recht großes Team, das ich verstehen muss und das ist ganz wichtig. Und wir versuchen dann weiterhin, um halt möglichst realistisch zu bleiben, die Lotsen, die dann simulieren werden, die diesen Luftraum in der Praxis bearbeiten, davon ganz früh welche einzubinden, die mit uns dann die entsprechenden Szenarien entwerfen, um da ganz nah dran zu sein. Ja gut, also im Prinzip ist es halt so, dass wir hier schon relativ breit gefächerte Kompetenzen haben, ne? Also von den Psychologen über die Techniker, Systementwickler, die halt im Prinzip gemeinsam daran arbeiten, nicht nur ein technisches System zu bauen, sondern eben auch ein Arbeitssystem zu bauen, ne? Was eben den Menschen da entsprechend mit einbezieht. Und das ist auch ganz wichtig, dass der Mensch da halt frühzeitig mit eingebunden wird. Das heißt, wenn ich ein technisches System baue, wo der Lotse sagt, das entspricht überhaupt nicht meiner Arbeits- oder Denkweise, dann werde ich scheitern. Und wenn der Lotse sagt, ich möchte gerne das System so und so haben, der Techniker aber sagt, mein Gott, da sind ja so viele Ecken, Kanten, Kinken dran, die kann ich jetzt gar nicht so ohne weiteres in einen Algorithmus gießen, dass ich daraus ein funktionierendes System machen kann, dann ist es auch verloren. Ja. Und sagen wir mal, dieses Miteinander, das versuchen wir eigentlich hier in unserer Entwicklungsabteilung stark mit einzubeziehen. Und ich denke, das ist einfach ein kritischer Erfolgsfaktor, sonst hat man keine Chance, da irgendetwas hinzubringen, was eben diesen hohen Anforderungen, die wir halt nun mal leider haben, genügt. Aber das macht es jetzt für mich persönlich halt auch zu einem sehr spannenden Umfeld, nicht? Weil man halt immer wieder dieses Miteinander zwischen Betrieb, Technikern jederzeit suchen muss und immer wieder diesen Vergleich und diese Abstimmung und auch dieses Zusammenbringen von unterschiedlichen Denkweisen und Denkmustern immer wieder bringen muss, ne? Und da gibt es also sehr hitzige Diskussionen, da gibt es Konflikte, aber die muss man aushalten, da muss man durch, sonst hat man keine Chance, irgendetwas zu produzieren, was jemals in den Betrieb gehen kann. Und eben durch diese hohen Anforderungen, die wir haben, sind wir halt von unseren Entwicklungszyklen hier bei der Flugsicherung auch relativ langsam. Bei vielen Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, also sei es Konflikterkennung, sei es Datenlink, da würde jetzt jemand technisch versierter sagen, ja Mensch, warum ist das denn einfach noch nicht eingeführt? Ja? Und es ist halt so, dass halt diese Anforderungen relativ hoch sind. Und zum anderen ist es auch so, dass unsere Fluglotsen ja im Prinzip persönlich für diese Einhaltung der Mindeststaffelung verantwortlich sind. Und dementsprechend sind sie natürlich verständlicherweise auch konservativ gegenüber technischen Neuerungen. Sie werden nicht positiv eingestellt sein gegenüber einem System, was Sie nicht als zuverlässig anerkennen, weil Sie müssen letztlich die Verantwortung auch für das System übernehmen. Wenn irgendetwas passiert, werden wir nicht das System in die Verantwortung nehmen können, nicht? Sondern es wird weiterhin der Mensch sein. Und das macht es eben etwas schwierig, aber gleichzeitig auch herausfordernd, eben technische Systeme zu bauen, die diesen Anforderungen genügen. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Wir sind am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich bei Stefan Herr und Michael Teichmann für die Zeit, die sie sich genommen haben, um das hier alles zu erläutern, und auch bei Tim Gesikus, der hat das Ganze nämlich eingefädelt. Ja, wie immer, wenn ihr Feedback habt zu den Inhalten dieser Episode, ihr erreicht uns unter feedback@omegataupodcast.net oder könnt uns auf unsere Feedback-Voicebox sprechen unter 03212 109 16 27. Die Musik wie immer vom Podsafe Music Network, dieses Mal nochmal Bob Gentry, Elisa Palmer und jetzt noch George Wood. Ansonsten bedanke ich mich fürs Runterladen und Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Ciao! Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert als Creative Commons mit der Creative Commons Non-Derivative License Version 3.0. Bedeutet, ihr dürft den Content weiterverwenden, aber nur für nicht kommerzielle Unternehmungen. Ihr dürft ihn nicht verändern, ihr müsst angeben, wo ihr es her habt, also omegataupodcast.net, und ihr dürft kein Geld damit verdienen. Genaueres gibt es unter creativecommons.org. Musik ist aus dem Podsafe Music Network unter music.podshow.com, und weitere Informationen zum Podcast gibt es unter www.omegataupodcast.net. Wir freuen uns außerdem über jede Art von Feedback, positiv oder negativ, schriftlich oder als selbst aufgenommenes MP3 an feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Zuhören.